Schillers Briefwechsel mit Karner, Teil 1, Dresden, 14. August 1785. Der erste Brief aus dem Hafen, aber auch der kürzeste, den wir uns noch geschrieben haben. Ich habe heute noch nicht das Bedürfnis, an dich über meine Lage zu schreiben. Ich bin noch zu unruhig, noch zu betäubt dazu. Nur ein paar Zeilen musstest du von mir haben, da ich heute an so viele schreibe. Huber habe ich von der Reise geschrieben. Meine Anstalten im Logis sind mir gelungen. Es gefällt meiner Frau und ich bin unaussprechlich glücklich. Lebe wohl, nächstens mehr, dein K. Beider Gruß von meiner Frau und Schwägerin.